in der City. Ich brauch den Atem dieser Nacht und nicht die Enge meines Zimmers, die mich klein und hilflos macht. In die Straße meiner Stadt wird dein der Himmel weit. Ich brauch das Gefühl von Zeit zu Zeit. Löse mich vom Alltagsfremd, der sich in mir gestaut. Und mir wird es gut unter der Haut. Die guten alten Pflastersteine, sie tanzen unter meinen Schuhen. Ich hab heute Lust auf ihren Rhythmus und keinen Bock, mich auszuruhen. Stress, der sich in mir gestaut. Und mir wird es gut unter der Haut.